Erst aus diesem Grund müssen wir uns noch fester an das halten, was wir gehört haben, damit wir nicht wie ein Schiff vom Kurs abtreiben. Zweiter, wenn schon die Botschaft der Engel gültig war und jeder Ungehorsam eine gerechte Strafe erhielt, wie viel mehr gilt das heute? Dritter, wir können der Strafe nicht entkommen, wenn wir eine so bedeutende Rettung ignorieren, die der Herr selbst zuerst verkündet hat. Vierter, Gott hat diese Botschaft zusätzlich durch Wunder, Zeichen und verschiedene Kräfte sowie durch die Gaben des Heiligen Geistes bestätigt. Fünfter, es ist wichtig zu verstehen, dass Gott die zukünftige Welt, von der wir hier sprechen, nicht der Herrschaft von Engeln unterstellt hat. Sechster, in der Heiligen Schrift wird an einer Stelle gefragt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, oder der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst. 7. Du hast ihn für eine kurze Zeit ein wenig niedriger als die Engel gemacht, aber danach hast du ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Achter, du hast ihm die Herrschaft über alles gegeben, obwohl wir momentan noch nicht sehen, dass ihm wirklich schon alles gehorcht. Neunter, wir sehen jedoch Jesus, der wegen seines Todesleidens nun mit Herrlichkeit gekrönt ist, weil er durch Gottes Gnade für alle Menschen starb. Zehnter, es war richtig, dass Gott den Anführer ihrer Rettung durch Leiden vollkommen machte, damit er viele Menschen in seine Herrlichkeit führen konnte. Elfter, da Jesus die Menschen heiligt und sie alle denselben Ursprung haben, schämt er sich nicht, sie seine Geschwister zu nennen. Zwölfter, er sagt, ich will meinen Brüdern von deinem Namen berichten und dich in der Mitte der Gemeindemitgliedern preisen. 13. An einer anderen Stelle sagt er, dass er auf Gott vertraut und mit den Kindern zusammen ist, die Gott ihm anvertraut hat. 14. Weil diese Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch er ein Mensch, um durch seinen Tod die Macht des Teufels zu brechen. 15. Dadurch befreite er alle Menschen, die aus Angst vor dem Tod ihr gesamtes Leben lang wie Sklaven gelebt haben. 16. Es ist offensichtlich, dass er nicht den Engeln hilft, sondern er kümmert sich um die Nachkommen von Abraham. 17. Deshalb musste er seinen Geschwistern in jeder Hinsicht gleich werden, um als barmherziger Hohepriester die Sünden des Volkes vor Gott zu sühnen. 18. Da er selbst gelitten hat und auf die Probe gestellt wurde, kann er nun allen helfen, die ebenfalls Prüfungen durchmachen.